Okay, people, we're back. Hallo Leute, wir sind wieder da. 1 minute late. We always like to start 1 minute late. Eine Minute zu spät. Wir starten immer gerne eine Minute später. Give a chance to enter. So dass die Leute noch Zeit haben reinzukommen. I'm super excited how people interact with me. Ich bin total begeistert, wie die Leute mit mir interagieren. Like, you know, usually I think the yesterday's live about 6000 people watched. Das letzte Live gestern haben etwa 6000 Leute angesehen. Besides how many people watch it on YouTube? Neben all denen, die es auf YouTube anschauen. And I found out that people pass it on through Instagram audio too, Telegram. Und ich habe herausgefunden, dass Leute es auch über Telegram weitergeben. Very good. Thank you. Sehr gut, danke. We give you another 30 seconds to a minute and then we go. Noch einmal 30 Sekunden bis eine Minute und dann legen wir los. People, I've said it over and over again. Leute, ich sage es immer, immer wieder. I have to say it again. Ich muss es noch einmal wiederholen. If you are mad at me, you have a problem. I don't. Wenn ihr sauer auf mich seid, dann habt ihr ein Problem, ich nicht. But I never thought that this would take such dimensions. Aber ich habe nie gedacht, dass dies solche Ausmaße annehmen würde. So I've told my team who takes care of my Instagram. Deshalb habe ich meinem Team gesagt, die sich um mein Instagram kümmern. I said, I'm not gonna look at any messages anymore. Ich sagte, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. So if you send me direct, I can't look at it anymore. Also wenn du es mir direkt schickst, ich kann mir die Nachricht nicht mehr angucken. I said, you guys have to look and see if you can handle all of them, but probably many you can't. Ich sagte, ihr müsst das durchsehen und schauen, ob ihr sie abwickeln könnt, aber bei vielen könnt ihr das wahrscheinlich nicht. I love people and I do love to answer questions. Ich liebe Menschen und ich beantworte gerne Fragen. But I can't. Aber ich schaffe es nicht. It's like hundreds every single day. Es sind jeden einzelnen Tag hunderte E-Mails. Long email. Lange Nachricht, lange E-Mails. The only thing I do is not sit in my house and work with Instagram. Und ich sitze nicht die ganze Zeit in meinem Haus und arbeite mit Instagram. I've got so many things to do. I'm involved in other countries. Ich habe so viele Sachen zu tun. Ich habe Aufgaben in anderen Ländern. You have to ask the question to the Holy Spirit or your pastor or I don't know who. Deshalb müsst ihr die Fragen dem Heiligen Geist stellen oder eurem Pastor oder anderen Leuten. Or ask Daniel. Oder fragt Daniel. Ask my son Matthäus. Fragt meinen Sohn Matthäus. He knows my heart. Er kennt mein Herz. He's a good son. Er ist ein guter Sohn. He's probably, as far as the teaching and spiritual understanding is concerned, he's probably got more than any of my other sons. Er hat wahrscheinlich, wenn es um die Lehre und das geistliche Verständnis geht, mehr begriffen als meine anderen Söhne. So, don't be upset, please. Also seid bitte nicht enttäuscht. Okay, I'm gonna take just a couple of minutes to recapture things. Okay, ich nehme ein paar Minuten Zeit, um Dinge zu wiederholen. And Daniel has called. I never answer people's. Und Daniel beantwortet keine Fragen. Und Matthäus responds. Schickt Matthäus eine Nachricht. Matthäus responds. Send a message to Matthäus. Ja, schickt eine Nachricht an Matthäus. Okay, I'm gonna recapture and then I'm gonna start teaching. Ich wiederhole kurz und dann geht's weiter in der Lehre. Okay, I'm gonna turn the comments off. Okay, ich schalte die Kommentare ab. You guys are the best. Leute, ihr seid echt die Besten. Okay. Please listen carefully. Hört bitte genau zu. You are free to believe what you want. Du bist frei zu glauben, was du möchtest. I have never been a pastor and I'm 40 years in the ministry. Ich war nie ein Never been a pastor. Ich war nie ein Pastor und ich bin schon seit 40 Jahren im Dienst. Who believed that you have to agree with me? Der glaubte, dass du mir zustimmen musst. I don't believe. Das glaube ich nicht. I think it's stupid to believe. Ich glaube, es ist dumm, das zu glauben. Why? Warum? Because who knows if I have all the truth? Denn wer weiß denn, ob ich die ganze Wahrheit habe? What I teach from conviction. Was ich lehre, das lehre ich aus Überzeugung. But there's something I believe with all of my heart. Aber da gibt es etwas, das ich von ganzem Herzen glaube. You are free to disagree. Du bist frei, anderer Meinung zu sein. You don't offend me if you disagree. Du beleidigst mich auch nicht, wenn du mir nicht zustimmst. You believe whatever you like. Du kannst glauben, was du willst. Fine. Das ist in Ordnung. Secondly, zweitens, you are free to pray how you want to. Du bist frei, so zu beten, wie du willst. People, I think, I don't know what to do, but I'm gonna break religion here in Brazil. Leute, ich weiß nicht genau, was ich machen werde, aber ich glaube, ich werde die Religion hier in Brasilien brechen. I'm laughing because it's so sad. Ich lächle, weil es so traurig ist. So, You're free to pray how you like to. Also ihr seid frei, so zu beten, wie ihr wollt. I'm teaching you what I believe and what has revolutionized my life and set me free. Ich lehre euch, was ich glaube und was mein Leben revolutioniert und mich freigesetzt hat. But you can pray how you like. Aber du kannst natürlich beten, wie du möchtest. People send me messages, so I'm not allowed to ask God anymore for anything, not even for a ring that I like. Leute haben mir geschrieben und gesagt, dann ist es mir nicht mehr erlaubt, Gott um irgendetwas zu bitten, nicht mal um einen Ring, den ich gerne mag. You can ask God whatever you want, from morning to night. You can fast as much as you want. You can pray as intensely as you want. You can do whatever you like. Du kannst Gott alles bitten, was du möchtest, von früh bis spät. Du kannst so viel fasten, wie du willst. Du kannst intensiv weiterbeten. Du kannst tun, was du willst. I'm teaching you what I believe is biblically according to the covenant and what has changed my life and what I live. Ich lehre euch, was nach meinem Glauben biblisch ist, gemäß des neuen Bundes und was mein Leben verändert hat und was ich lebe. But if you like to spend all night on your knees begging God to give you that ring that you like so much, feel free. Aber wenn du gerne die ganze Nacht auf den Knien bist und Gott anbetteln möchtest, dass er dir den Ring gibt, den du so sehr magst, dann fühl dich frei. I told you yesterday, I think in the life, I used to do that too 40 years ago. Ich habe euch gestern in dem Live gesagt, dass ich das vor 40 Jahren auch gemacht habe. I don't want to go back there anymore. Und ich möchte nicht mehr an diesen Ort zurückkehren. My relationship with Jesus is far too precious to use him to give me all sorts of stuff. Meine Beziehung mit Jesus ist viel zu kostbar, um sie dafür zu benutzen, ihn zu bitten, mir alle möglichen Sachen zu geben. This light is a little bright. Das Licht ist hier ein bisschen hell. Okay, there you go. Okay, so ist es besser. Okay, so listen. Also hört zu. You're free. Ihr seid frei. Don't argue with other people who don't believe that this is the right way to pray. Diskutiert nicht mit Leuten, die glauben, dass dies nicht der richtige Weg zu beten ist. Don't do that. Mach es nicht. If people who don't agree begin to fight with you, just say, okay, you're fine, you can believe what you want, and I believe what I want. Wenn Leute anderer Meinung sind und anfangen, sich mit dir zu streiten, dann sag einfach, das ist okay, du kannst glauben, was du willst und ich glaube, was ich will. Next thing. Nächster Punkt. I've made a decision long, long time ago. Ich habe das vor langer, langer Zeit eine Entscheidung getroffen. Anything that does not fit into the finished work of the cross. Dass alles, was nicht in das vollbrachte Werk des Kreuzes passt, das heißt, everything that God has done for me and given to me. Alles, was Gott für mich getan und mir gegeben hat. Through the death, burial and resurrection of Jesus. Durch den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung von Jesus Christus. If it doesn't fit into this finished work, wenn es nicht in dieses vollbrachte Werk passt, then I say, I don't understand this scripture. Dann sage ich, ich verstehe diese Bibelstelle nicht. You know, people find one Bible verse, die Leute finden einen Bibelvers somewhere out of some context that they don't understand. Aus einem Kontext heraus, den sie nicht verstehen. Usually in James and even Martin Luther didn't understand. Normalerweise in Jakobus, den nicht einmal Martin Luther verstanden hat. Martin Luther said James should not be in the Bible. Martin Luther sagte, Jakobus sollte nicht mal in der Bibel sein. You know, so we find one scripture that we don't understand. Und wisst ihr, wir finden eine Bibelstelle, die wir nicht mal verstehen. Und es gibt hunderte Bibelstellen, die ganz deutlich über den neuen Bund sprechen. And then we found one. Und dann finden wir eine. We don't understand. Und wir verstehen sie nicht. And that seemingly disagrees with the finished work of the cross. Und diese Stelle widerspricht scheinbar dem vollbrachten Werk des Kreuzes. And the way we pray. Über die Art, wie wir beten. And what do we do? We take that one verse. Und was machen wir? Wir nehmen diese eine Bibelstelle. But the Bible says. Aber die Bibel sagt. What? Do what you want. Macht, was ihr möchtet. You know what I do? Wisst ihr, was ich mache? I've said this. Ich habe gesagt, wenn es nicht in das vollbrachte Werk am Kreuz und in den neuen Bund passt, then I simply have to say, I don't understand. Dann muss ich einfach sagen, ich verstehe es nicht. And that's fine. Und das ist voll okay. So, listen to all of my audios, please, on YouTube. Hört euch alle meine Audios bitte an auf YouTube. Today is number 11. They are free, people. Heute ist Teil 11 dran. Sie sind kostenlos, Leute. Because if you came into number 6, for instance, maybe nothing makes sense. Listen to them from the beginning. Denn wenn ihr zum Beispiel bei Teil 6 eingestiegen seid, macht nichts Sinn. Hört es euch von vorne an, wenn ihr möchtet. It's really funny. Es ist wirklich lustig. Oh, I'm not allowed to say God bless you anymore. Einige Leute sagen, oh, ich darf nicht mehr sagen, Gott segne dich. You can say whatever you want. Ihr könnt sagen, was ihr möchtet. You can say it from morning to night. You can say it in your sleep. I really don't care. Ihr könnt es von früh bis spät sagen. Ihr könnt es im Schlaf sagen. Das ist mir wirklich egal. I'm just asking you not to say it to me. Ich bitte euch einfach, es nicht mehr zu mir zu sagen. You can even believe what I teach is wrong. It's okay. Ihr könnt sogar glauben, dass ich etwas Falsches lehre, und das ist okay. I'd like you to say to me, because the reality of the new covenant is so real and so powerful to me. Ich mag es nur nicht, dass ihr Gott segne dich zu mir sagt, denn die Realität des neuen Bundes ist so real und so mächtig für mich. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, also ich kann nicht mehr dafür beten, dass meine Ehe wiederhergestellt wird. Nein, ich sage es euch wahrscheinlich zum 30. Mal. Bete, was du willst. You want to spend the next 20 years intensely begging God to change the mind of your husband or your wife. You do what you like. Please. Du kannst die nächsten 20 Jahre damit verbringen, Gott intensiv darum anzuflehen, die Meinung deines Mannes oder deiner Frau zu ändern. Mach, was du möchtest, bitte. You're free. Du bist frei. What I told you is this. Was ich euch gesagt habe, ist Folgendes. Prayer does not mean to try to convince God. Gott bedeutet nicht, dass ihr versucht, Gott von Gebet bedeutet nicht, dass ihr Gott versucht, von etwas zu überzeugen, sondern Gebet ist die Angleichung an Gott. Gebet kann nicht verwendet werden, um den freien Willen von Menschen zu manipulieren. Gott macht das nicht. Kannst du dir vorstellen, was passieren würde, wenn Gott das tun würde? Die Welt ist sowieso schon ein Chaos und dann gäbe es noch ein größeres Chaos. Because the one who is more intense and more powerful will always get God to manipulate. Denn derjenige, der intensiver beten würde und vollmächtiger ist, würde Gott immer dazu bringen, manche Leute zu manipulieren, damit sie tun, was sie selbst wollen. Und dann würden wir nicht mehr sagen, Gott hat die Kontrolle, sondern ich habe die Kontrolle durch meine Gebete. I had a message today that, oh my goodness, my heart was thrilled. I exploded. Ich habe heute eine Nachricht bekommen. Oh Gott, mein Herz war so begeistert. Ich bin fast explodiert. Ein Pastor. Von Videra. He is a super intelligent guy. Er ist ein super intelligenter Mann. Doctor. Ein Doktor. He's probably one of the top 5 intelligent people that I know in the whole world. Er ist wahrscheinlich einer der 5 intelligentesten Menschen, die ich auf der ganzen Welt kenne. He's so intelligent that he's studying Greek and he's translating the New Testament from the original into Portuguese. Er ist so intelligent, dass er Griechisch studiert hat und jetzt übersetzt er das Neue Testament vom Original ins Portugiesische. And I remember a conversation with this pastor. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit diesem Pastor vor ein paar Jahren, als er nicht mit mir übereinstimmte über das, was ich lehrte über Gebet. Heute schickte er mir eine Nachricht. Er sagte, Reinhard, wenn du Gebet in der ursprünglichen Sprache studierst, hört, was er sagte. Er sagte, ich finde keine one verse that gives you foundation to believe that we should ask God for any material thing. Ich finde nicht einen einzigen Vers, der uns einen Anhaltspunkt dafür gibt, zu glauben, dass wir Gott um irgendwelche materiellen Dinge bitten sollen. Jetzt schickt er mir gerade eine Nachricht, vielleicht hört er zu. If you're watching, I love you. Wenn du zuschaust, ich liebe dich. So here's what he said. Also, er sagte, er sagte, im griechischen Original ist das Wort Gebet ganz deutlich. This is what he said. Er sagte, he said, it does not mean to ask. Es bedeutet nicht zu bitten. It has a meaning to exchange. Es hat vielmehr die Bedeutung von etwas austauschen. To exchange my desire for God's desire. Meine Sehnsucht für Gottes Sehnsucht auszutauschen. Und dann sagte er, according to the original Greek, gemäß des ursprünglichen griechischen Textes, if there is no silence, wenn es keine Stille im Gebet gibt, if there's no silence, keine Gestille. Meaning, das heißt, all you do is you ask God to do what you want him to do. Dass du bittest Gott, das zu tun, was du von ihm möchtest. He said, according to the original Greek in the Bible, you have not prayed. That's not prayer. Dann hast du nach dem griechischen Urtext nicht gebetet. Das ist kein Gebet. I said, oh man, I love you so much. Ich sagte, oh Mann, ich liebe dich so sehr. You figured this out in the Greek, and I was taught by the Holy Spirit without having any of the evidence that you now give me. Du hast das im Griechischen herausgefunden, und mir hat es der Heilige Geist gezeigt, ohne irgendeinen Beweis, und nun hast du mir den Beweis gegeben. Er sagte im Grunde genommen, prayer is, Gebet ist, align your heart with God's heart. Dein Herz an Gottes Herz anzugleichen. That's what he said in his own words. Das sagte er mit seinen eigenen Worten. So, the next thing is find out what belongs to you already through the finished work of the cross. Also das nächste ist, finde heraus, was euch gehört, gemäß dem vollbrachten Werk am Kreuz. If you're not fully assured sure, don't have this faith, this assurance. Don't pray, please. Wenn du nicht vollkommen sicher bist und keinen Glauben hast, keine Zuversicht, dann bitte, bete nicht. Because prayer without faith is sin. Denn Gebet ohne Glauben ist Sünde. So, this is very important. Das ist sehr wichtig. And then, the last couple of things quickly. Und dann schnell noch ein paar letzte Sachen. I will teach an intercession. Ich werde auch über Fürbitte lehren. I will teach on spiritual warfare. Ich werde euch beibringen über geistliche Kampfführung. I will teach how we spend our personal prayer life and the devotional time with God. Ich werde euch beibringen, wie man eine persönliche Gebetszeit und seine Zeit mit Gott verbringt. If I can't finish this, then I will record it and put it on YouTube. Und wenn ich es nicht fertig bekomme, dann werde ich es aufnehmen und auf YouTube stellen. I only have 5 more lives in this series. Ich habe nur noch 5 Lives in dieser Serie. So that will be 15 altogether. Dann sind es insgesamt 15. Because next Thursday I'm planning to fly to America and then I'm planning to fly to Europe. Denn am nächsten Donnerstag plane ich nach Amerika zu fliegen und dann will ich nach Europa fliegen. And then, you know, I can't do live because there's a time difference in all this. Und dann kann ich eben keine Lives machen wegen der Zeitverschiebung und all dem. I will really do my best. Aber ich werde wirklich mein Bestes geben. So tomorrow I have a live about prayer in the new covenant at 2 o'clock time Sao Paulo. Morgen werde ich ein Live über Gebet im neuen Bund um 2 Uhr Sao Paulo Zeit machen. 7 o'clock at night in Germany. Das ist 7 Uhr am Abend in Deutschland. At 5 o'clock tomorrow night. Um 5 Uhr abends. I'm having a live with Flavia. She's the director of orphanage. We're talking about the work with the children. Da haben wir ein Live mit Flavia, sie ist die Direktorin von unseren Waisenhäusern und wir werden über die Arbeit mit den Kindern in Brasilien sprechen. On Sunday at 3 o'clock, 15 o'clock, Brazil. Am Sonntag um 3 Uhr, brasilianische Zeit. We are doing a prophetic and supernatural life. Machen wir ein prophetisches und übernatürliches Live. It's my 3 children, Matthäus, Isabella and Daniel. Mit meinen 3 Kindern, Matthäus, Isabella und Daniel. And Debbie, my wife and me. Und Debbie, meiner Frau und ich. Sunday 3 o'clock. Don't lose that. Don't miss that. Sonntag um 3 Uhr nachmittags, verpasst es bloß nicht. And then again from Monday to Wednesday, every day at 2 o'clock, because Thursday I fly out. Und dann vom Montag bis Mittwoch um 8 Uhr abends und dann am Donnerstag fliege ich los. So remember, yesterday we said how much has been given to us. Also erinnert euch daran, gestern haben wir darüber gesprochen, wie viel uns gegeben wurde. We finished with 2 Peter 1 verse 3. Wir haben aufgehört mit 2. Petrus 1 Vers 3. That his divine power has given us everything. Dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat. Everything. Alles. That we need for the quality of life that Jesus had. Alles, was wir brauchen, um eine Qualität in der Qualität zu führen, wie Jesus es hatte. So if you have been given everything past tense. Also wenn euch alles gegeben wurde in der Vergangenheit. Then if you don't have them, it has nothing to do with God. Dann hat das nichts mit Gott zu tun, wenn du das nicht hast. Bitte begreif das. Ein goldener Schlüssel ist, dass wir normalerweise Gott oder den Teufel dafür verantwortlich machen. Wir sind nie selbst schuld. Eve and Adam, they blamed God and they blamed the devil. Das fing im Garten Eden an. Adam und Eva beschuldigten Gott und sie beschuldigten den Teufel. Adam said the wife that you gave me. Adam sagte, die Frau, die du mir gegeben hast. You God. Du Gott. Eve said, the serpent, the devil. Eva sagte, die Schlange, der Teufel. So, how come it's never our fault, but it's the fault of God and the devil? Wie kommt es nur, dass es nie unsere Schuld ist, sondern die vom Teufel oder vom Gott? We have to understand. Wir müssen das verstehen. That it needs to be in front of you. Okay, he's trying to fix the light. Ah, das Licht ist ein bisschen hell. Here is a very simple thing. Hier ist etwas ganz Einfaches. If the scripture teaches. Wenn die Schrift uns lehrt, his divine power, dass seine göttliche Kraft has given me everything, mir alles gegeben hat, that I need for a life of the same quality as Jesus, dass ich für ein Leben derselben Qualität wie das von Jesus brauche and for godliness, und in Gottes Furcht and if I don't have it, und ich habe das nicht, I can't say, well, God, if you've given it to me, something is wrong, you need to give it to me. Dann kann ich nicht sagen, tja Gott, wenn du es mir gegeben hast, dann stimmt irgendetwas nicht. I can't blame the devil. Du musst es mir nochmal geben. Ich kann auch nicht den Teufel verantwortlich machen, denn der Teufel stiehlt, tötet und zerstört, sondern Religion. So I have to ask this question. Darum muss ich Folgendes fragen. Why don't I have it if it has been given to me? Warum habe ich es nicht, wenn es mir gegeben wurde? You can't ask the question, why didn't God give it to me? Du kannst nicht die Frage stellen, warum hat Gott es mir nicht gegeben? Because he did. Denn er hat es gegeben. So the question you have to ask is, why doesn't it show up in my life? Die Frage ist also, warum zeigt sich das nicht in meinem Leben? And I will teach you tonight why it doesn't show up. Und ich lehre euch heute Abend, warum es nicht sichtbar ist. In this series, I hope I can talk about changing your heart. Ich hoffe, dass ich in dieser Serie auch darüber sprechen kann, wie man sein Herz verändert. But it is unbelievable how much religion has messed with our heart. Aber es ist unglaublich, wie sehr Religion mit unserem Herzen es durcheinander gebracht hat. It's unreal to me how many wrong things we believed about prayer and about the finished work of the cross. Es ist unwirklich für mich, wie viele falsche Dinge wir über Gebet und das vollbrachte Werk am Kreuz geglaubt haben. Please, let me just answer this question for yourself. Bitte beantworte diese Frage für dich selbst. How many of you have asked God to give you more love for a certain person, a certain situation? Wie viele von euch haben Gott gebeten, euch mehr Liebe für eine bestimmte Person oder Situation zu geben? Most Christians have. Die meisten haben das getan. I did too. Ich habe das auch so gemacht. You need to read my book called Love. Ihr müsst mein Buch in vollkommener Liebe lesen. Oh, I forgot. Oh, ich esqueci. 5 days. Oh, ich habe vergessen, noch 5 Tage. We're doing the promotion of my books, The New Covenant and No Limits Together for 50 years instead of 7. Da gilt das Angebot für meine beiden Bücher Leben aus der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzung zusammen für 50 real anstatt für 70. And I told you yesterday, I'm not doing this to sell my books. That's not what I live for. Und ich habe euch gestern gesagt, dass ich das nicht tue, um meine Bücher zu verkaufen. Dafür lebe ich nicht. It's like I don't function like that. So funktioniert das nicht bei mir. The Lord takes care of me and the money for the book goes to the kids anyhow, but the kids have more than we need. Der Herr sorgt für mich und das Geld von den Büchern ist für die Kinder und die Kinder haben sowieso mehr als wir brauchen. But I'm telling you this because if you don't understand the new covenant, life without limits, this prayer is hard for you to grasp. Aber ich sage euch das, weil wenn ihr den neuen Bund und ein Leben ohne Begrenzung nicht versteht, ist dieses Thema Gebet sehr schwer für euch. So the promotion you find it in my stories? Also ihr findet das Angebot in meinen Stories? Or click Linktree. Oder ihr klickt Linktree. And then you go, it takes you there to one of the links to our online shop. Und dann werdet ihr umgeleitet auf einen unserer Online Shops. How many of us have asked God to give him more love for a certain person? Wie viele von uns haben Gott gebeten, uns mehr Liebe für eine bestimmte Person zu geben? That's wrong. Das ist falsch. Did you hear me? It's me of you. Wrong. Hört ihr, es ist falsch. Why is it wrong? Warum ist es falsch? Romans chapter 5 verse 5 says this. Römer 5 Vers 5 sagt folgendes. Now hope does not disappoint. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Denn die Liebe Gottes ist in unser Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. If the love of God has been put into your heart, how can you ask God for more love? Wenn die Liebe Gottes in euer Herz gegossen wurde, wie könnt ihr Gott um mehr Liebe bitten? It's like people. Oh Mann, Leute. Take off your religious glasses when you read the Bible. Nehmt bitte eure religiöse Brille ab, wenn ihr die Bibel lest. Just read. Lies einfach. The love of God has already been put into my heart. Wow, I have the love of God. Die Liebe Gottes ist bereits in mein Herz ausgegossen worden. Do you guys remember? Wow, ich habe die Liebe Gottes. When I talked about the example of a pastora. Und erinnert euch, dass ich euch von dem Beispiel der Pastoren erzählt habe? Who filled her paper back and front, but all these things that she asked for God in the time of fasting. Die ihr Blatt Papier auf beiden Seiten mit all diesen Dingen gefüllt hatte, für die sie gefastet hatte und gebetet. She's actually one of my favorite people in the whole world. Sie ist also wirklich eine meiner absoluten Lieblingspersonen auf der ganzen Welt. And she sent me a whole lot of messages today. Das ist wahr und sie hat mir heute eine Menge Nachrichten geschickt. She said, my friend sent me messages. You were talking about me. I'd never mentioned anybody. Sie sagte, meine Freundin hat mir erzählt, dass du über mich gesprochen hast. My friend sent me messages that Ryan, you're talking about me on Instagram. Aber ich habe niemanden erwähnt. Meine Freundin hat mir Nachrichten geschickt, dass du, Reinhard, auf Instagram über mich gesprochen hast. I told a story. Ich habe sie aber nie erwähnt. But here's what she said. Ich habe eine Geschichte erzählt. She said, you can use any of these religious wrong things I've done if it blesses people and builds the kingdom. Sie sagte, du kannst diese ganzen religiösen Sachen benutzen, die ich falsch gemacht habe, solange es Menschen segnet und das Reich Gottes aufbaut. She said, I don't, how could I be so religious? Sie sagte, oh, wie konnte ich nur so religiös sein? Aber jetzt kannst du die guten Geschichten und die guten Beispiele erzählen. Because she's understood the real way of the new covenant. Weil sie die echten Wege des neuen Bundes verstanden hat. Good job, girl. Gut gemacht. You know I love you. Du weißt, ich liebe dich auch. Listen, people. Hör zu, Leute. How many of you have prayed for victory? Wie viele von euch haben für Sieg gebetet? Look what the Bible says in Romans 8:37. Schaut doch, was die Bibel in Römer 8:37 sagt. In all these things we are more than conquerors. In all diesem sind wir mehr als Überwinder. Not will be, we are. Nicht werden wir sein, wir sind. The context is all about difficult and hard times. Im Kontext geht es nur um schwierige und schwere Zeiten. So, what has religion done to us? Also, was hat Religion mit uns gemacht? We pass through a difficult time. Wir kommen in eine schwierige Periode. Pray, pray, pray for the victory. Bete, bete, bete für den Sieg. And then we take scriptures from the old covenant. Und dann nehmen wir Bibelstellen aus dem alten Bund heraus. We take scriptures out of the old covenant. They prayed, prayed, prayed, and then they had the victory. Wir nehmen Stellen aus dem alten Bund, wo sie gebetet und gebetet und gebetet haben, und dann hatten sie den Sieg. You will never find that Paul did, that Peter did, that. You don't find this in the new covenant. Du wirst nirgendwo finden, dass Paulus das tat oder Petrus. Du wirst das nicht im Neuen Bund entdecken. In the new covenant you find it by faith, you declare what already happened. Im Neuen Bund findest du, dass man durch Glauben proklamiert, was bereits geschehen ist. This is so hard for so many of you. Das ist so schwer für viele von euch. Because in your mind and in your heart you still live in the old covenant. Weil ihr in eurem Herzen und in eurem Denken immer noch im alten Bund lebt. So what happened? Und was passiert dann? You try to pray the way I teach you, but you're still in the old covenant. Ihr versucht auf die Art zu beten, wie ich es euch lehre, aber ihr seid immer noch im alten Bund. It's a process for you to reestablish a new prayer life. Trust me, it'll be okay in the end. Es ist ein Prozess, ein neues Gebetsleben zu etablieren. Vertraut mir, am Ende wird es gut sein. Just trust me. Vertraut mir einfach. We do 15 series, you listen to them over and over again and you put them into practice. Wir machen 15 Teile und ihr könnt sie immer und immer wieder anhören und sie in die Praxis umsetzen. And in a few months. Und in ein paar Monaten. I guarantee you. Das garantiere ich. You will come back to me and you wanna kiss me, hug me, cuddle me and send me all your money because you're so glad. Werdet ihr wieder auf mich zukommen und ihr wollt mich küssen und umarmen und mir euer ganzes Geld schicken, weil ihr so glücklich seid. You want to, not you. Ich möchte aber nichts davon haben. I don't want any of that from you. Ich möchte nichts davon haben. I want to set you free. Ich möchte euch freisetzen. That's my desire. Das ist meine Sehnsucht. Why do I say that? Warum sage ich das? Because I've been teaching this stuff for decades. Weil ich diese Dinge seit Jahrzehnten lehre. Not here, because I wasn't allowed to. Aber nicht hier, weil es mir nicht erlaubt war. Every time I did, I got in trouble. Jedes Mal, wenn ich das tat, bekam ich Probleme. But in the nations where I'm involved, where I have freedom. Aber in den Ländern, in denen ich war, wo ich mehr Freiheit hatte. And I've had messages from all over the world thanking me how their lives have been transformed. Und ich bekam Nachrichten aus der ganzen Welt von Leuten, die mir danken, wie sich ihre Leben verändert haben. How many of you have asked God to give you victory over sin? Wie viele von euch haben Gott gebeten, euch Sieg über die Sünde zu geben? 20 years you've been praying the same prayer. 20 Jahre lang habt ihr dasselbe Gebet gebetet. Listen. Hört zu. I released a book a few months ago. Ich habe vor ein paar Monaten ein Buch herausgebracht. Kannst du es schnell holen? Es heißt frei. 21 days to enjoy the freedom of a sin. 21 dias para desfrutar liberdade do pecado. This is a book that is revolutionary and powerful. Das ist ein Buch, das revolutionär und kraftvoll ist. Seht ihr? 21 days to enjoy the freedom of a sin. Frei, 21 Tage, um die Freiheit über die Sünde zu genießen. Listen, again, I'm not trying to sell you my book. Hör zu, ich versuche nicht, meine Bücher zu verkaufen. But here is the issue. Aber hier ist das Problem. We have tried to get victory over sin, which is the wrong thing to do. Wir haben versucht, den Sieg über die Sünde zu bekommen, aber es ist falsch. We have cried out to God to set us free from sin, which is the wrong thing. Wir haben zu Gott geschrien, dass er uns von der Sünde befreit, aber das ist nicht der richtige Weg. Eine Frau schickte mir eine persönliche Nachricht und sie sagte, Reinhard, 20 Jahre lang habe ich mit derselben Sünde oder der Gewohnheit gekämpft. Ich habe gefastet und gebetet. Ich habe für mich beten lassen. Nichts änderte sich. Sie sagte, ich las dein Buch über Freiheit von Sünde. Der Kampf war vorbei und ich war frei. Warum? Schau. As long as you ask God to set you free from the path of sin, It will not happen because God will never answer that prayer. Solange du Gott darum bittest, dich von der begangenen Sünde zu befreien, wird das nicht passieren, denn Gott wird dieses Gebet nie beantworten. God is not going to answer that prayer. Warum wird Gott dieses Gebet nicht beantworten? Why are you saying sin doesn't matter? Willst du damit sagen, dass Sünde kein Problem ist? Well, the real problem is never sin. Nein, Sünde ist immer ein Problem. See, the problem in the Garden of Eden really wasn't sin. Das Problem im Garten Eden war eigentlich nicht die Sünde. The problem was losing intimacy with God, your father and creator. Das Problem war, dass sie die Intimität mit Gott, ihrem Vater und Schöpfer, verloren haben. Sin interrupts intimacy between you and your father. Die Sünde unterbricht die Intimität zwischen dir und deinem Vater. It was Calvin, the great reformer, who said something like this. Und es war Calvin, der große Reformator, der sagte, he said, a Christian, a real Christian, he will never want to sin. Ein Christ, ein echter Christ, wird niemals sündigen wollen. Not because he's afraid of going to hell because he sins. Nicht weil er Angst davor hat, in die Hölle zu kommen, weil er sündigt. But because he is so in love with God. Sondern weil er so verliebt in Gott ist. You see, here is the thing. Seht ihr, hier ist das Ding. Sin is not the problem. Die Sünde ist nicht das Problem. Sin has been already paid for. Für die Sünde wurde bereits bezahlt. Jesus paid the price for all of your sins. Jesus hat den Preis für alle deine Sünden bezahlt. He is the appropriation for our sin and not only for ours but for the sin of the whole world. Er ist das Mittel für alle unsere Sünden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Sin is not the problem. Sünde ist nicht das Problem. Reinhard, you're telling me it doesn't matter when Christians sin? Aber Reinhard, möchtest du damit sagen, dass es kein Problem ist, wenn Christen sündigen? Sin is awful. Sünde ist schrecklich. Really awful. Richtig schrecklich. But it's been paid for. Aber es wurde bereits bezahlt dafür. Biggest and the real issue about sin is it messes up the intimacy between you and your father who loves you, loves you, loves you. Das größte und eigentliche Problem mit Sünde ist, dass sie die Intimität zwischen dir und deinem Vater durcheinander bringt, der dich liebt, liebt, liebt, liebt, liebt. That's the issue. Das ist das Problem. So why will God never answer your prayer to give you the victory over sin? Warum wird Gott also niemals dein Gebet beantworten und dir den Sieg über die Sünde geben? Because it's a prayer that he cannot answer. Weil es ein Gebet ist, das er nicht beantworten kann. Und warum kann er es nicht beantworten? Schau, Römer 8, Vers 2 sagt, denn das Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich frei gemacht. Hat uns frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. The word law here doesn't mean like a law of his commandments. Das Wort Gesetz hier meint nicht das Gesetz. It means the law, like the law of gravity. Wie Gebote. Es ist ein Naturgesetz wie das Gesetz der Schwerkraft. You could replace the word law with force. Man kann das Wort auch mit Kraft ersetzen. Reinhard! But why do I struggle with sin? Und warum kämpfe ich dann mit der Sünde? Because you don't understand what happened at the cross. Weil du nicht verstanden hast, was am Kreuz passiert. As long as you ask God to give you victory over sin, you will never have victory. I guarantee this to you. If you want to, I write it down for you. Solange du Gott bittest, dir Sieg über die Sünde zu geben, wirst du niemals Sieg haben. Das garantiere ich dir. Wenn du möchtest, schreibe ich es für dich auf. Because something that God has already done, you have to take it by faith, not ask him to do it again. Denn etwas, das Gott dir bereits gegeben hat, getan hat, musst du im Glauben nehmen. Du kannst ihn nicht bitten, noch einmal zu geben. Has set me free. Er hat dich freigesetzt. Reinhard, why can't I get over sin? Aber Reinhard, warum kann ich die Sünde nicht überwinden? Probably because you're trying to get over sin. Wahrscheinlich, weil du gerade versuchst, die Sünde zu überwinden. That's the first thing you've got to quit. Und damit musst du aufhören. Secondly, because your heart doesn't really believe what happened on the cross. Zweitens, weil dein Herz nicht wirklich glaubt, was am Kreuz passiert ist. Because religion has told you. Weil Religion dir gesagt hat, Galater 5, 17 bis 22. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Flesh fights against the spirit. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. As long as you live your Christian life, solange du nur ein christliches Leben führst, wird es immer diesen Kampf geben zwischen Fleisch und Geist, Fleisch und Geist. You didn't even understand the scripture. Du hast diese Bibelstelle noch nicht einmal verstanden. If you would understand the scripture, there wouldn't be that fight. Denn wenn du die Stelle verstanden hättest, gäbe es gar keinen Kampf. Bible says, Aber die Bibel sagt doch. Die Bibel sagt viele Dinge, aber wir verstehen sie nicht, denn wir lesen sie nicht durch die Brille des vollbrachten Werks am Kreuz. Und hier eine Frage. Wenn deine sündige Natur mit Jesus Christus am Kreuz gekreuzigt wurde, wenn er dich bereits von der Macht der Sünde und des Todes befreit hat, if you've been crucified, wenn du gekreuzigt bist, wie kann es dann einen Kampf geben zwischen dem Geist und einem Toten? Dead people don't fight. Tote kämpfen nicht. Think about that one. Denk mal darüber nach. That messes with your mind, doesn't it? Das bringt deinen Verstand durcheinander, ist es nicht? You have to stop saying this. Ihr müsst aufhören zu sagen, but this is my experience. Aber das ist meine Erfahrung. Listen, I love experience. Hör zu, ich liebe Erfahrung. Love, love, love. Ich liebe, liebe, liebe es. But if the experience annul the Bible and the truth of the finished work of the cross, then you have a problem. Aber wenn deine Erfahrung die Bibel und die Wahrheit des vollbrachten Werks am Kreuz annullieren, dann hast du ein Problem. Here's what I find over and over and over again. Und ich sehe immer wieder Folgendes. I teach a new covenant clearly and with authority. Ich lehre den neuen Bund ganz deutlich und mit Autorität. And people always come back to me and want to try to convince me that what I believe is wrong. Und die Leute kommen immer wieder zu mir und wollen mich davon überzeugen, dass das, was ich glaube, falsch ist. And the reason why they're convinced is wrong because they had some kind of experience or their pastor had an experience or somebody had an experience. Und der Grund, warum sie davon überzeugt sind, ist, dass es falsch ist, ist, dass sie jedes Mal ihre Erfahrung zu Rate ziehen. That was the opposite. Das ist das Gegenteil von dem, was ich lehre. So here's the crazy thing. Hier ist das Verrückte. What I teach has brought so many amazing experiences to my life. It's unbelievable, so beautiful. Was ich lehre, hat so viele fantastische Erfahrungen in mein Leben gebracht. Es ist unglaublich, so schön. And now you have another experience. Und du hast nun eine andere Erfahrung gemacht. That is proving that what I'm teaching is wrong. Die beweist, dass das, was ich lehre, falsch ist. But your life is not a life of victory. Aber dein Leben ist kein Leben des Sieges. Now you have to choose. Nun musst du dich entscheiden. You want to stick to your experience and not have the finished work of the cross in your life? Willst du an deinen Erfahrungen festhalten und das vollbrachte Werk am Kreuz nicht in deinem Leben haben? Or you want to say? Oder willst du sagen? Why? Actually, now that I studied this, the scriptures are clear. Okay, jetzt nachdem ich es studiert habe, sind die Bibelstellen deutlich. Once you do this, you will experience the things of the new covenant. Und wenn du das tust, wirst du die Dinge im neuen Bund erleben. Why don't you make a declaration with me? Warum machst du nicht eine Deklaration mit mir? If you want. Wenn ihr möchtet. Remember, you're free. Denkt daran, ihr seid frei. You can disagree. Ihr könnt anderer Meinung sein. You can say Rainer teaches bad stuff. Ihr könnt sagen, dass Rainer schlechte Sachen lehrt. You can say anything you like. Ihr könnt alles sagen, was ihr wollt. I give you this freedom. Ich gebe euch die Freiheit. Because Christ gave me this freedom, so I give it to you too. Denn Christus hat mir diese Freiheit gegeben und deswegen gehört sie euch auch. If anybody teaches you that you're not allowed to disagree with them because they are the man of God or the woman of God. Wenn euch irgendjemand lehrt, dass ihr keine andere Meinung haben dürft als er, weil er ein Mann oder eine Frau Gottes ist, here's my advice. Dann gebe ich euch einen Rat, vergib ihnen. Smile. Lächle and walk away. Und geh einfach weg. And don't go back under their leadership. Geh nicht zurück unter ihre Leitung. My advice. Das ist mein Rat. Because Jesus gives you the freedom to disagree with him. Denn Jesus gibt euch die Freiheit, ihm zu widersprechen. If you disagree with Jesus, he's not gonna smack you and curse you and tell all the bad things about you. Er wird euch keine Ohrfeige verpassen und sich verfluchen und schlechte Dinge über dich sagen. He will simply let you experience the consequences of your wrong choice. Er wird dich einfach die Konsequenzen deiner falschen Erfahrung erleben lassen. And when you found out it wasn't smart to disagree with him and you have bad consequences, he will love you, embrace you, hold you, hug you. Und wenn du feststellst, dass es nicht klug war, ihm zu widersprechen und du negative Konsequenzen hast, dann wird er dich lieben, annehmen, dich halten und umarmen. So if you would like to, wenn du möchtest, let's make this declaration. Machen wir jetzt diese Deklaration. Lord, Herr, I thank you for the finished work of the cross. Ich danke dir für das vollbrachte Werk am Kreuz. I thank you, ich danke dir, that because of Jesus, dass ich durch Jesus I have what the Bible says that I have. Alles habe, was die Bibel sagt, dass ich habe. And I am what the Bible says that I am. Und ich bin das, was die Bibel sagt, dass ich bin. I'm a joint heir with Jesus. Ich bin ein Miterbe Jesu. Therefore, und darum, Everything that Jesus has. Habe ich alles, was Jesus hat? I have. Das habe ich. Everything that belongs to Jesus. Alles, was Jesus gehört? Belongs to me. Gehört mir. I don't have to ask for it. Ich muss nicht erst fragen. I can take it by faith. Ich kann es im Glauben nehmen. Thank you. Danke. I choose. Ich entscheide mich. From the day on. Dass ich von heute an. Take by faith. Im Glauben nehme. What Jesus paid for on the cross. Wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat. Okay, so everything that Jesus has belongs to you too. Alles, was Jesus hat, gehört dir auch. The Bible says that we are actually joint heir. That means whatever he inherited, I inherited. Die Bibel sagt sogar, dass wir Miterben sind. Das heißt, alles, was er geerbt hat, das habe ich auch geerbt. And here's one of the huge problems. Und hier ist eines der großen Probleme. What has been given to you and what you experience are many times too different. Was dir gegeben wurde und was du erlebst, sind oft zwei sehr verschiedene Dinge. Because religion has robbed you. Denn Religion hat dich beraubt. Look, I can put 5 million reais on your bank account. Schau, ich kann 5 Millionen real auf dein Bankkonto überweisen. Not I promise you I will give you 5 million reais. Nicht, ich verspreche dir, 5 Millionen zu überweisen. I actually put it on your bank account. Ich überweise sie tatsächlich auf dein Bankkonto. And then I say to you, und dann sage ich dir, hey, I put 5 million in your bank account. Hey, ich habe 5 Millionen auf dein Konto überwiesen. And then all sorts of people come along. Und dann kommen alle möglichen Leute daher. It's called religion. Das nennt man Religion. And they say to you, und sie sagen dir, that's not true. Das stimmt gar nicht. Reinhard, always does. Reinhard macht das immer so. Yeah, he's very rich. Er ist sehr reich. He's very able to give you 5 million. Und er kann dir tatsächlich 5 Millionen geben. And you know, he will give you 5 million. Und weißt du, er wird sie dir auch geben. But you know, you have to beg, beg, beg, beg. Aber zuerst musst du betteln, betteln, betteln. Do you know, I persevere. Weißt du, ich war ganz beharrlich. I started begging him when I was 21 years old. Ich begann ihn anzubetteln, als ich 21 Jahre alt war. Now I'm 40. Und jetzt bin ich 40. 19 years I persevered. 19 Jahre Beharrlichkeit. I beg, beg, beg, beg. Ich bettelte, bettelte. And then he gave me 5 million reais. Und dann gab er mir 5 Millionen real. Persist. Hör zu. Quit. Hör nicht auf. Severe. Sei beharrlich. What do we do? Und was machen wir? We believe that God is the bad guy that religion told us that he is. Und wir glauben, dass Gott der schlechte Typ ist, der uns die Religion, den uns die Religion vorspiegelt. We believe that he actually hasn't given it to us, but we have to convince him and beg him. Wir glauben, dass er es nicht in Wirklichkeit gegeben hat, sondern dass wir ihn überzeugen und anbetteln müssen. We believe the currency in heaven is intensity and not faith. Wir glauben, dass die Währung des Himmels Intensität ist und nicht Glaube. So that's what we have been taught, how we have to get what we need. Das ist also die Art, wie wir gelernt haben, um das zu bekommen, was wir brauchen. Look, there's a big difference between me putting 5 million in the account and you actually experiencing the 5 million. Es ist ein großer Unterschied, ob ich 5 Millionen auf dein Bankkonto überweise oder du diese 5 Millionen tatsächlich erlebst. Because unless you believe that what I did is really, really true. Denn solange du nicht glaubst, dass das, was ich getan habe, wirklich, wirklich stimmt. Unless you go to the bank and demand. Und wenn du nicht zur Bank gehst und forderst, demand, du forderst, to get your money, dass du dein Geld bekommst, you're not gonna enjoy the experience. Wirst du es nicht genießen und erleben können. It's already in your account. Es ist immer noch auf deinem Konto. Aber du musst zur Bank gehen und sagen, das Geld ist, gehört mir, ich habe Recht drauf und ich fordere es ein. Ich habe euch am Anfang von einem dieser Lives erzählt, night that was so sad. Von der Nacht, die so traurig war, but so transformative. Aber so transformierend. When God said, Reinhard, all day long, my children are trying to convince me to give them so many things. Als Gott sagte, Reinhard, den ganzen Tag lang versuchen meine Kinder mich davon zu überzeugen, ihnen so viele Dinge zu geben. But all day long. Und den ganzen Tag lang trying to convince my children. Versuche ich meine Kinder davon zu überzeugen, that I've given them everything through Christ. Dass ich ihnen alles durch Christus gegeben habe. Look, it is so simple. Schaut, es ist so einfach. If God said in his word that through the finished work of the cross it's yours. Wenn Gott in seinem Wort gesagt hat, dass es dir gehört durch das vollbrachte Werk am Kreuz, it's yours. Dann gehört es dir. End of discussion. Ende der Diskussion. Do you know when I preach at a place? Wisst ihr, wenn ich irgendwo predige? I like to do this. Dann mache ich gerne Folgendes. I like to take 100 reais. Dann nehme ich 100 reais. And I say. Und sage. Somebody come here. Kann jemand nach vorne kommen? And then somebody comes to the. Und dann kommt jemand nach vorne und ich sage, schau. Here is 100 reais. Hier sind 100 reais. The 100 eyes, I'm going to give them to you. Ich werde sie dir geben. There's a simple condition. Aber es gibt nur eine einfache Bedingung. You have to believe and you have to receive. Du musst es glauben und du musst es empfangen. So I said to the people, dann sage ich zu den Leuten, show me in a body language how you receive. Zeig mir mit Körpersprache, wie du empfängst. Get one of the candies, please, Daniel. Hol bitte eins von den Bonbons, Daniel. Nur eins. Listen. Hör zu. Again, here we're back to the world's best peppermint candy. Hier sind wir wieder bei den weltbesten Pfefferminzbonbons. Almost without exception. Fast ohne Ausnahme. I've made this many times in front of thousands of people. Und ich habe das sehr oft vor tausenden Leuten gemacht. Daniel is me. Daniel ist jetzt ich. Like he's God. Also er ist eigentlich Gott. And he says, und er sagt, this candy belongs to you. Dieses Bonbon gehört dir. You have to believe it and you have to receive it. Du musst es glauben und du musst es empfangen. So then I call the people to the front. Und dann rufe ich Leute nach vorne. And I say, und ich sage, show me with your body language, zeige mir mit deiner Körpersprache, how you receive. Wie du empfängst. Almost without exception. Fast ohne jegliche Ausnahme. People go religious on me. Sind die Leute religiös. Translate. Übersetz das. not a good translate. He's so cute. He's so cute. He can't do that. Er ist so nett. Er kann das nicht machen. When I go, quando fico desse jeito aqui. I'm not doing it to people. Wenn ich mache, dann sage ich das nicht wegen den Leuten. I'm doing this to the religious demon. Ich reagiere auf die religiösen Dämonen. Because the religious demon and me, we've been in a fight for a long time. Denn der religiöse Dämon und ich sind seit langer Zeit in einem Kampf. He always runs when he sees me. Er rennt immer weg, wenn er mich sieht. But almost every time people get religious. Aber fast jedes Mal werden die Leute religiös. They do this. Sie machen das. Lord, I receive. Herr, ich empfange. I receive. Ich empfange. I receive. Ich empfange. I receive. What? Ich empfange es. If you look, study in the scripture, wenn ihr in der Schrift nachschaut und studiert, in the original Greek, im griechischen Urtext, that's not what receiving means. Dann ist es nicht, was Empfangen bedeutet. No, no, no, no. Oh, nein, nein, nein. If you look in the original Greek, wenn ihr im griechischen Urtext nachschaut, well, Reinhard, I don't know the original Greek. Aber Reinhard, wie soll ich denn im griechischen Urtext nachschauen? Well, study it. Dann studiere. Or listen to my podcast. I'm teaching you here. Tja, studiere es oder hör dir meinen Podcast an. Oder ich lehre es euch hier. By the way, on Spotify, we have, I don't know, maybe a couple of hundred sermons on there. They're all for free. Übrigens, auf Spotify haben wir ein paar hundert Predigten über dieses Thema. Sie sind alle umsonst. Spotify, a lot of sermons. So here is the New Testament meaning of receive. Also hier ist die neutestamentliche Bedeutung von empfangen. He's God. Er ist Gott. And he says, und er sagt, this candy belongs to me. Dieses Bonbon gehört mir. As long as I say, I receive it, I will never, never experience it. Solange ich mit offenen Händen sage, ich empfange es, werde ich es niemals erleben. The Bible meaning of receive is this. Die biblische Meinung you grab it, von empfangen ist anders. You take it, du schnappst es dir, du nimmst es and you don't let it go. Und lässt es nicht mehr los. You hold it tight in your hand. Du hältst es fest in deiner Hand. Now it's mine. Nun gehört es mir. Look. Schau her. Take it. Nimm es. Lord, I believe, I believe. Herr, ich glaube, ich glaube. I believe. Ich glaube. God is not going to do this. Gott wird nicht Folgendes machen. Oh, how sweet. Oh, wie nett. It's so cute. Du bist so süß. Du glaubst. That is my heart. Das berührt mein Herz. Here have it. Hier hast du es. No, God doesn't. Nein, Gott macht das nicht. Why doesn't God do that? Warum macht er das nicht? Because faith is the currency of heaven. Weil die Währung des Himmels Glaube ist. Faith believes what happened. Glaube glaubt, was passiert ist. Faith believes when God says it's yours. Glaube glaubt, wenn Gott sagt, dass es dir gehört. It says. Dann heißt das. No, faith says. Es gehört mir. It's mine. Es gehört mir, mir. Mein, meu, mein, meu. That's faith. Das ist Glaube. Faith is not something passive. If it's the will of God, see Deus quisse. Glaube ist nicht etwas Passives, das sagt, wenn es der Wille Gottes ist. If God wants to, he will heal me. Wenn Gott möchte, dann wird mich heilen. Listen. Hör zu. Probably about maybe 40 years ago. Wahrscheinlich vor etwa 40 Jahren. I was preaching at an evangelistic outreach. Habe ich bei einem evangelistischen Einsatz gepredigt. And there was a father who recently lost his wife. Da war ein Mann, der vor kurzem seine Frau verloren hat. And he had a little boy. Und er hatte einen kleinen Jungen. I think kid was 4 or 5 years old. Ich denke, er war 4 oder 5 Jahre alt. And he took him with him there to that evangelistic outreach. Und er nahm ihn mit zu diesem Event, wo ich predigte. And I was preaching. Eu estava pregando. And I always loved children, even when I was a child, I loved children. Und ich habe immer Kinder geliebt, selbst als ich selbst noch ein Kind war. Mochte ich Kinder sehr. But I was about 19 years old. Und damals war ich etwa 19 Jahre alt. And I said to the man, und ich sagte zu dem Mann, can I take your kid to the park, please? Kann ich dein Kind mit in den Park nehmen, bitte? So I was 19, the kid was 5. Ich war 19 und das Kind war 5. He said, sure. Er sagte, na klar. So I took that kid. Also nahm ich das Kind. And I said, I'm gonna buy you an ice cream. Und ich sagte, ich kaufe dir ein Eis. Little 5-year-old boy. Ein kleiner 5-jähriger Junge. And I took him to this ice cream place. Und ich nahm ihn mit zu diesem Eisverkäufer. And I showed him this big board. Oh, many, many, many different types of ice cream. Und ich zeigte ihm diese riesengroße Tafel mit vielen, vielen Eissorten. And I said, und ich sagte, which one do you want? Welches möchtest du? Listen, that 5-year-old kid didn't even think a few seconds. Hör zu, dieses 5-jährige Kind überlegte nicht einmal eine Sekunde. I had to lift him up because he couldn't reach. Ich musste ihn hochheben, denn er konnte die Tafel nicht erreichen. Without thinking, he went like this. Ohne nachzudenken, sagte er, this one. Das da. And he pointed to the biggest one. Und er zeigte auf das allergrößte Eis. And the Lord spoke to me at that moment. Und diesen Moment sprach der Herr zu mir. He said, Reinhard, I love it when my children act just like this. Reinhard, ich liebe es, wenn meine Kinder genauso handeln. I love it. Ich liebe es. I said, what? Ich sagte, was? The Lord said, I love when my children take what belongs. Er sagte, ich liebe es, wenn meine Kinder nehmen, was ihnen gehört. 40 years ago, I will never forget. 40 Jahre und ich habe nie vergessen, was passiert ist. Stop being religious. Hört auf, so religiös zu sein. If God wants you. Wenn Gott möchte. If God wouldn't have wanted to, he wouldn't have paid through Jesus' sacrifice. Wow. Wenn Gott es nicht gewollt hätte, dann hätte er nicht dafür bezahlt durch das Opfer von Jesus. If God wouldn't have wanted you to be prosperous, he would have not let Jesus die and pay for your blessings and prosperity. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass du aufblühst und gedeihst, dann hätte er Jesus nicht sterben lassen, um für deinen Segen und deinen Wohlstand zu bezahlen. If God would not want you to be healed and healthy, he would have not let Jesus die. So that you can be healed and healthy. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass du geheilt und gesund bist, dann hätte er Jesus nicht sterben lassen, damit du heil und gesund bist. Stop saying if God wills regarding the things that he already gave you. Stop. Hör auf zu sagen, wenn Gott will, im Hinblick auf Dinge, die er dir bereits gegeben hat. Listen, even Daniel, my son. Hör zu, selbst Daniel, mein Sohn. He keeps catching this golden key. Er greift diesen goldenen Schlüssel, während er übersetzt. Es macht so viel Spaß. Oh, it's so much fun. Es macht so viel Spaß. I'm having a lot of fun. Ich habe auf jeden Fall viel Spaß. So, listen, you have to grab it. Also hör zu, ihr müsst es anpacken. Oh, my goodness, 8 minutes. Oh je, nur noch 8 Minuten. We are gonna race. Wir werden uns schön beeilen. So, now. Also. Reinhard, how do we pray? Reinhard, wie beten wir? Okay, here is the first... Listen, I'm gonna... It's gonna get very practical. Just chill. Hört, es wird jetzt sehr praktisch. Bleibt einfach entspannt. So, here is how you pray regarding any things, money, provision, victory, more love for the people that find hard to love. Also so betet ihr um all diese Dinge wie Geld, Versorgung, Sieg, mehr Liebe für Menschen, die schwer zu lieben sind. Regarding the job that you need. Den Job, den ihr braucht. Here is what you do. Und du machst das. First of all, zuerst einmal, align your heart with his heart. Bring dein Herz in Übereinstimmung mit seinem Herzen. How do you do that? Wie macht man das? Look, what do we do? Schau, was machen wir? You need a job. Du brauchst eine Arbeit. Usually you've prayed for a job until you got so frustrated you don't know what to do anymore. Normalerweise hast du gebetet für die Arbeit und du bist so frustriert, weil du nicht mehr weißt, was du tun sollst. God doesn't answer that prayer because that's not how prayer works. Gott beantwortet das Gebet nicht, weil Gebet so nicht funktioniert. That's not how it works. So funktioniert's nicht. Here is the thing. Hier ist das Problem. Alles, was Gott euch bereits durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben hat, also wenn ihr sonst nichts begreift, das müsst ihr wirklich begreifen. This is one of the most difficult things for Christians to actually believe. Yes. And experience and practice. Das ist eines der schwierigsten Dinge, die Christen glauben und erleben und praktizieren müssen. And I understand that because for decades you've been told the opposite. Und ich verstehe das, denn jahrzehntelang wurde euch das Gegenteil gesagt. You have to make a simple choice. Ihr müsst eine einfache Entscheidung treffen. Simple choice. Ganz einfach. If you're happy with the way you've prayed and the results of your prayer life, then throw out these videos. Don't recommend them to anybody and continue to live the way you live. Wenn du glücklich bist mit deiner Art zu beten und mit den Ergebnissen deines Gebetslebens, dann verwirf diese Videos einfach. Empfehle sie niemandem weiter und lebe so, wie du bisher gelebt hast. But if you are frustrated, aber wenn du frustriert bist with the results of your prayer, mit den Ergebnissen deines Gebetslebens, then maybe you should think. Dann solltest du vielleicht nachdenken. It's hard to change this. Und das ist schwer, das zu verändern. Very hard. I know it. Und das weiß ich. It was very hard for me. Es war auch sehr schwer für mich. It was very hard for me. Richtig schwer. So I have compassion. Und darum habe ich Mitleid. And I understand. Und ich verstehe dich. So the only way you can experience the things that God has given for us. Die einzige Art, wie du erleben kannst, die Dinge erleben kannst, die Gott uns gegeben hat. Every blessing in the heavenly places through Christ Jesus. Alle Segnungen in der Himmelswelt durch Jesus Christus. The word blessings, I told you, it means to declare prosper. Das Wort Segnung, das habe ich euch erklärt, bedeutet wohlhabend erklären. He has given you everything that you need for that amazing life. It's in the scriptures. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um ein fantastisches Leben zu führen. Das steht so in der Schrift. He has made you more than a conqueror. It's clear. Er hat dich zu mehr als einem Überwinder gemacht. Das ist ganz deutlich. He has already given you the victory over sin. It's clear. Er hat dir bereits den Sieg über Sünde gegeben. Das ist klar. Many more other things in the Bible that already have been given. And that belong to me. Es gibt viele andere Dinge in der Bibel, die mir bereits gegeben wurden und die mir gehören. I'm gonna teach more about this tomorrow at 2 o'clock. Morgen um 2 Uhr werde ich mehr darüber lernen. So I'm gonna do it simple so that you can. I'm gonna make it as simple as I can. Also ich werde es so einfach wie möglich machen. You can only experience these things by appropriating faith. There is no other way. Du kannst diese Dinge nur erleben durch nehmenden Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Listen, it's not the amount of faith that we're talking about. Hör, es geht nicht um die Menge an Glauben, über den wir hier sprechen. We're not talking about big faith or little faith. Wir sprechen nicht über großen oder kleinen Glauben. We're not talking about any of that. Darum geht's überhaupt nicht. We're talking about a certain kind of faith or a certain way to believe. Wir sprechen stattdessen über eine bestimmte Art von Glauben. It's called appropriating faith. Und es heißt nehmender Glaube. So Reinhard, what is appropriating faith? Also Reinhard, was ist nehmender Glaube? Okay, write this down. Okay, schreib das auf. Smack yourself on the head until you believe it. Schlag dir selber ins Gesicht, bis du es glaubst. Do whatever you want to do. I don't care. Mach was immer du willst. I make it super simple. Ich mache es ganz, ganz einfach. Number one. Nummer eins. Appropriating faith must stop asking. You have to. Nehmender Glaube muss aufhören zu bitten. Das muss sein. Once the Bible says God has given it to you, you have to stop asking. If you still ask, you don't believe it happened. Wenn die Bibel sagt, dass Gott es dir gegeben hat, dann musst du aufhören darum zu bitten. Wenn du weiter darum bittest, dann glaubst du nicht, dass es passiert ist. As long as you keep asking, you don't believe it. That's the truth. Solange du weiter bittest, glaubst du nicht, dass es die Wahrheit ist. Number one. Das war Nummer eins. Number two. Nummer zwei. You have to believe. Du musst glauben. Not the way you've always believed. Aber nicht auf die Art und Weise, wie du bisher geglaubt hast. I believe, I believe, I believe. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. No. Nein. You have to believe that it literally has already been given to you. Du musst glauben, dass es dir buchstäblich bereits gegeben wurde. You have to convince your heart, and I will teach you how to convince your heart on tomorrow. I will do that tomorrow. Du musst glauben, dass du musst dein Herz überzeugen, und ich werde euch morgen beibringen, wie ihr euer Herz überzeugt. Ich mache das morgen. So number one. Also Nummer eins. Here. Yeah. Convince your heart. Your heart. Okay, I will teach you tomorrow. Überzeuge dein Herz. Messed up my whole beautiful desk. Eu acabei de bagunçar com a minha mesa linda. That's how much I love you. So sehr liebe ich euch. What is number one? Also Nummer eins. Quit asking. Hör auf zu bitten. Quit asking for what? Aufhören bitten zu was? Quit asking for what the Bible says has been given to you through the finished work of the cross. Hör auf für das zu bitten, dass die Bibel sagt, dass dir bereits gehört durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Victory, provision, love. Sieg, Versorgung, Liebe. Everything you need for an amazing life. Alles, was du brauchst für ein fantastisches Leben. Number one, Nummer 1, hör auf zu bitten. That's going to be so hard. Das wird so schwer werden. Number 2. Nummer 2. Believe that it happened. Glaube, dass es passiert ist. Number 2, say thank you. Nummer 2, sage danke. Say thank you, thank you, thank you. Sage danke, danke, danke. Number 3, believe it happened. Nummer 3, glaube, dass es passiert ist. And number 4, act. Und Nummer 4, handle danach. Our time is up. Unsere Zeit ist vorbei. We'll continue right here tomorrow. Awesome. And I will teach you how to convince your heart. Wir werden hier morgen gleich weitermachen und ich werde euch beibringen, wie ihr euer Herz überzeugt. Number 1, stop asking. Nummer 1, hör auf zu bitten. Number 2, say thank you. 2, sag danke. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. Number 3, believe, convince your heart. Nummer 3, glaube, überzeuge dein Herz. Number 4, act. Und viertens, handel entsprechend. We will continue right here tomorrow. Wir werden morgen hier genau weitermachen. Some people are gonna get healed right now. Einige Leute werden genau jetzt geheilt. Watch this. Schau zu. Holy Spirit, I thank you for miracles right now. Heiliger Geist, ich danke dir für Wunder hier und jetzt. I command stomach also to disappear. Ich befehle Magengeschwüren zu verschwinden. I command tumors to disappear. Ich befehle Tumoren zu verschwinden. I command throat infections to disappear. Ich befehle Halsinfektionen zu verschwinden. I command ear infection to go. Ich befehle Ohrinfektionen zu gehen. And I command ears to open right now. Und ich befehle Ohren sich zu öffnen gerade jetzt. I command joints in the elbow to be healed. Ich befehle Ellenbogengelenken geheilt zu sein. I command finger arthritis to go. Ich befehle Arthritis in den Fingern zu gehen. I command every shoulder to move perfectly without pain. Ich befehle jeder Schulter sich vollständig zu bewegen ohne Schmerzen. I release the power of the finished work of the cross. Ich setze die Kraft des vollbrachten Werkes am Kreuz frei. Holy Spirit. Heiliger Geist. These signs shall follow those who believe. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. I release the signs of the supernatural healing.